Au. Hey Martin. Hello. Martin, mach uns Pläne. Ich bau dir ein Haus, jeder Stein ist eine Träne und du ziehst nie wieder aus, nie wieder aus. Ja, ich bau ein Häuschen, die hat keine Fenster, keine Tür. Innen wird es dunkel sein, dringt überhaupt kein Licht hinein. Ja, ich schaffe dir ein Heim und du sollst Teil des Ganzen sein. Stein um Stein mauer ich dich ein. Stein um Stein, immer werd ich bei dir sein. Ja, ich schaffe dir ein Heim und du sollst Teil des Ganzen sein. Teil des Ganzen sein. Ich habe Pläne. Pläne ohne Kleider, ohne Schuhe, siehst du mir bei der Arbeit zu. Mit den Füßen im Zement verschönerst du das Fundament. Draußen wird ein Garten Ich will dich das zerstöre. Doch es darf nicht mir gehören. Ich will ein guter Junge sein. Doch das Verlangen holt mich an. Ich muss zerstören, zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Ich muss zerstören, zerstören. Zerreißen, zerschmeißen, zerdrücken, zerdrücken, zerhauen und klauen, nicht fragen, zerschlagen, zerfetzen, verletzen, zerbrennen, dann rennen, zersägen, zerlegen, zerbrechen, sich rächen, ja, ja, ja. Er traf ein Mädchen, das war blind, geteiltes Leid und gleichgesinnt, sah ein Stern vom Himmel gehen und wünschte sich, sie könnte sehen. Ach. Zerreißen, zerschmeißen. Ich muss zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Ich muss zerstören, doch es darf nicht mir gehören. Yeah. Dina, euer Ohren. Wir sind die Dina, euer Ohren. Wir sind für die Musik geboren. Dina, wenn ihr traurig seid, spielen wir für euch. Wenn ihr nicht schlafen könnt, sei euch ein Lied vergönnt. Und der Himmel bricht, ein Lied vergleicht vom Himmelslicht. Ja, wir sind für die Musik geboren. Wir sind die Diener euer Ohren. Immer wenn ihr... vom Himmelslicht. Wir sind für die Musik geboren. Wir sind für die Musik geboren. Wir sind die Diener euer Ohren. Wenn ihr traurig seid, spielen wir für euch. Spielen wir für euch. Wenn ihr ohne Sünde lebt, einander auf das Händchen geht. Wenn ihr nicht zur Sonne schiebt, wird euch ein Lied gespielt. Wir sind Diener euer Herr. Das kann ich in ihrem Zentrum sehen. Nicht, dass die Brust das Schöne wäre. Ich schwimm ihr einfach hinterher. Funkenstaub fließt aus der Mitte. Ein Feuerwerk springt aus dem Schritt. Feuer und Wasser kommen nicht zusammen. Kann man nicht binden, sie sind nicht verwandt. In Funken versunken, steh ich in Flammen und im Wasser verbrannt. Im Wasser verbrannt. Im Wasser verbrannt. Wenn sie nackt schwimmt, ist das schön. Leuchtet eins aus dem Versteck, die Flamme aus dem Schenkeleck. Sie schwimmt vorbei und merkt mich nicht. Ich bin ihr Schatten, sie steht im Licht. Da ist keine Hoffnung mehr und keine Zuversicht. Feuer und Wasser kommen nicht zusammen. Kann man nicht binden, sie sind nicht verwandt. In Funken versunken, steh ich in Flammen und bin im Wasser verbrannt. So kocht das Blut in meinen Lenden. Ich halt sie fest mit nassen Händen, glatt wie ein Fisch und kalt wie Eis. Sie wird sich nicht an mich verschwenden, ich weiß. Feuer und Wasser kommen nicht zusammen. Kann man nicht binden, sie sind nicht verwandt. In Funken versunken, steh ich in Flammen. Und bin im Wasser, ich bin im Wasser verbrannt. Schwimmt vorbei, doch wer ich bin, ich bin ihr Schatten. an sich stehen lässt. Das ist keine Hoffnung und keine Zuversicht, denn Feuer und Wasser kommen nicht zusammen, kann man nicht binden, sie sind nicht verwandt. In Funken versunken steh ich in Flammen und bin im Wasser verbrannt. Ich halte fest mit nassen Händen, glatt wie ein Fisch und kalt wie Eis. Sie wehrt sich nicht an mich verschwinden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Feuer und Wasser kommen nicht zusammen, kann man nicht binden, sie sind nicht verbrannt. Im Funken versunken steh ich in Flammen und bin im Wasser verbrannt. Ich bin im Wasser verbrannt. Im Wasser verbrannt. Sie kommen nicht zusammen, kann man nicht binden, sie sind nicht verwandt. In Funken versunken steh ich in Flammen und bin im Wasser verbrannt. Jagen. Und bis zum Morgen sitz ich an, damit ich Landschuss geben kann. Auf dem Lande, auf dem Meer, lauert das Verderben. Die Kreatur, sie muss sterben. Ein Schmaltier auf die Läufe kommt, hat sich im hohen Ried gesonnt, macht gute Fährte tief im Tann. Der Spiegel glänzt, ich backe an. Der Wedel zuckt wie Fingerall, die Flinte springt vom Futteraal. Weidmanns, Weidmanns Heil. Ich kriege mir den Bast verloren, ich geb ihr ein gestrichenes Korn. Weidmanns, Weidmanns Heil. Auf dem Lande, auf dem Meer, lauert. Sterben. Peace, peace, peace. Ich brauche vieles und viel davon. Und nur für mich, nur für mich. Vor allem, was man haben will, brauche ich zehnmal so viel. Ich werde nie satt, ich werde nie satt. Es ist besser, wenn man mehr hat. Mehr. Was ich habe, ist mir zu wenig. Ich brauche viel, ich brauche ganz viel. Hab nichts zu schenken, wozu verzichten? Zwar bin ich reich, doch reicht das nicht. Bescheidenheit, alles was recht ist. Ich nehme alles, auch wenn es schlecht ist. Ich werde nie satt. Ich werde nie satt. Nein, ich werde nie satt. Es ist besser, wenn man mehr hat. Mehr. Viel mehr. Bin nie zufrieden. Es gibt kein Ziel. Gibt kein Genug. Ist nie zu viel. All die anderen haben so wenig. Gebt mir auch das noch. Sie brauchen's eh nicht. Ich brauche mehr. Ja, ich brauche mehr. Ich brauche mehr. Zum Stand sogar. I warn you in. Spring. Erlöse. I wall you in. Thank you. Mallorca. Ist kein Mallorca hier. Fight for your right to party. Thank you. Okay. This is Brain, Brain, Brain. Welcome to the show. This is Benzin. Oh yeah. auf Benzin. Gib mir Benzin. Das Feuer liebt mich nicht. Hilf mir, das Feuer.